WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt Blaulicht. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die bei Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten arbeiten. Wie erlebt ihr euren Job? Oder mit Leuten, die gearbeitet haben, die vielleicht ausgestiegen sind aus dem Job oder die schon in Rente sind und vielleicht auch einiges zu erzählen haben aus ihrer aktiven Zeit. Also wie erlebt ihr euren Job oder wie habt ihr ihn erlebt? Und was habt ihr schon Schockierendes gesehen und erlebt in eurer Tätigkeit? Und ich würde gerne auch mit der anderen Seite sprechen. Welche Erfahrungen habt ihr mit Einsatzkräften aller Art, also Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr, gemacht? Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist 29 Jahre alt und heißt Hendrik. Guten Morgen, Hendrik. Hallo, Domian. Hallo, Hendrik. Du rufst zum Thema Blaulicht an. Genau, richtig. Ich bin Polizist seit etwa 2 Jahren, gebürtiger Staatsbürger. Allerdings arbeite ich bei der Polizei in den USA, in Florida. Ach, du bist Polizist in den USA? Richtig. Und rufst jetzt auch aus den Staaten an? Richtig, genau. Ich sitze hier in Nordzentral Florida in einem Städtchen mit dem Namen Gainesville. Jetzt habe ich am Anfang das nicht richtig verstanden. Wie hat es dich dorthin verschlagen? Ich bin nach dem Abitur, also ich bin gebürtig aus Bremen, ich bin nach dem Abitur hierher gezogen mit einer Green Card und habe dann hier einen Bachelor gemacht an der Universität von Florida. Mhm. Vielleicht kennen das manche Leute auch, die sich im College Football auskennen. Und bin dann danach durch bekannte Freunde, die auch bei der Polizei sind, also reingerutscht quasi. Und mit einer Green Card allein kann man schon Polizist in Amerika werden als Voraussetzung? In manchen Bezirken ja, hier allerdings nicht. Ich bin doppelter Staatsbürger geworden vor 2 Jahren. Ah, okay. Dann ist das natürlich einfacher und klarer. Genau, das ist also Voraussetzung gerade. Wie findest du deinen Job in Amerika als Polizist? Die meiste Zeit, muss ich sagen, finde ich sehr aufregend. Allerdings gibt es natürlich auch in jedem anderen Beruf Zeiten, an denen man sich doch an den Kopf fasst und fragt, warum man das gemacht hat. Wenn man natürlich besonders auch von den anderen Zuhörern hören, das ist sehr gefährlich. Und von daher. Genau. Also gerade heute ging hier durch die Presse in Deutschland, dass wieder 2 Polizisten erschossen worden sind. Ich glaube in Iowa. Weißt du schon genaue Hintergründe, was da passiert ist? Nee, da seid ihr mir allerdings voraus. Da habe ich mich noch gar nicht mehr beschäftigt. Ich arbeite immer Mitternacht. Also die Mitternachtsschicht ist meine Schicht. Und von daher schlafe ich normalerweise am Tag. Und heute ist gerade der erste freie Tag. Von daher bin ich erst vor ungefähr 3 Stunden aufgestanden, habe ich mich noch gar nicht mitbekommen. Achso, du hast das noch gar nicht mitbekommen? Nö, nee, habe ich noch nicht. Achso, siehst du, musst dir in Deutschland anrufen und kriegst dir die besten News aus USA von uns hier. Ja, aber von uns aus, also von der Ferne, erscheint es so, als wäre der Job des Polizisten in den Vereinigten Staaten weitaus schwieriger und auch gefährlicher als hier in Deutschland. Wie beurteilst du das? Ja, muss ich zustimmen natürlich. Mein Vater ist bei der Polizei in Bremen auch und da kann man das ein bisschen vergleichen. Man redet natürlich viel über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, aber hier ist es natürlich allein schon durch die Erreichbarkeit von Waffen um einiges gefährlicher. Mhm. Hier muss man also tatsächlich damit rechnen, dass jeder Zweite oder jeder Mensch, Krimineller, mit dem man in Kontakt tritt, auch eine Waffe dabei hat. Genau. Und das ist häufig auch. Hendrik, ich mache einen Vorschlag. Da ich mich sehr gerne mit dir unterhalten möchte, schlage ich vor, dass wir dich noch einmal anwählen, weil die Leitung sehr schlecht ist und das wirklich dann kein Vergnügen ist, zuzuhören. Dafür möchte ich dich bitten, aufzulegen, und du wirst von der Regie nochmal angerufen und gleich nochmal in die Sendung gestellt, okay? Alles klar, gerne. Okay, bis gleich, tschüss. Okay, bis gleich. So, in der Zwischenzeit, während gewählt wird, spreche ich mit Markus, und Markus ist 31. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen. Ja, das ist eine klare, gute Leitung. Guten Morgen. Aha, moin. Bist du auch Polizist? Nee, hey. Ich arbeite auf der anderen Seite, und zwar im Brandschutz und im Rettungsdienst. Ah, also ganz auf der anderen Seite ist es ja auch nicht. Richtig. Ja, ja, doch schon. Brandschutz und Rettungsdienst, das heißt genau. Im Klartext, was machst du? Ich bin Berufsfeuerwehrmann und es ist hier in NRW oder ich glaube auch in anderen Landesteilen so üblich, dass du hier als Brandmeister, nennt sich das dann, auch den Rettungsdienst noch stemmst. Also du machst dann den Brandschutz und den Rettungsdienst, das ist dann kommunal so. Aber seid ihr denn dafür ausgebildet, dass ihr auch eine Rettungs... das heißt, für beide großen Bereiche seid ihr ausgebildet und könnt dann auch zupacken. Genau, das ist Bestandteil schon der Grundausbildung, dass du da den Rettungssanitäter machst. Mhm. Und nach der Grundausbildung gehst du dann ganz normal in den Brandschutzdienst rein. Mhm. Fährst dann da halt auch als Sanitäter erstmal dann deine Rettungsdienstschichten. Und wenn du dich dann da so ein bisschen eingelebt hast, dann machst du dann die weitere Fortbildung zum Rettungsassistenten. Mhm. Beziehungsweise jetzt zum neuen Standard des Notfallsanitäters. So heißt das? Das ist jetzt der ganz neue Ausbildungs- oder Beruf im Rettungsdienst. Wie lange machst du das schon, Markus? 31 Jahre bist du jetzt alt, sagte ich gerade. Ja, ich bin schon seit circa 10 Jahren auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und hauptberuflich mache ich das jetzt seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Nun ist das wissen wir alle und ich glaube, wir sollten das nicht hoch genug wertschätzen, was ihr macht. Denn ihr seid dafür da, wenn wir, wenn jemand von uns in Not und in einen Unfall gerät, dass ihr Hilfe leistet. Wie kam die Motivation, dieses dann auch beruflich zu machen? Es ist ein sehr schwieriger und belastender Job. Das ist also bei mir eigentlich relativ lustig. Ich war eigentlich kompletter Quereinsteiger. Ich hatte mit der Feuerwehr nie was zu tun gehabt. Ich habe damals keinen Ausbildungsplatz gefunden und wollte mir irgendwie mit irgendwas Sinnvollem die Zeit vertreiben. Mhm. Und da habe ich den Weg dann zur Freiwilligen Feuerwehr gefunden und habe dann festgestellt, dass mir das auch eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht. Mhm. Und habe mir dann habe dann glücklicherweise auch eine Ausbildung gefunden und habe mich dann wirklich just for fun, also ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker, und habe mich dann wirklich just for fun für diesen Job beworben. Du sagst, ich unterbreche mir eben kurz, du sagst, weil mir das sehr viel Spaß macht. Was macht dir Spaß daran? Das Arbeiten mit Technik im Brandschutz, dann halt die Kameradschaft, sag ich mal, dass du also mit den Leuten, mit denen du da zusammenarbeitest, dass du ja ein sehr inniges Verhältnis hast, ein sehr freundschaftliches Verhältnis hast, du kannst dich auf diese Leute verlassen. Das ist also, ich denke mal, jeder, der bei der Feuerwehr ist, wird mir da zustimmen. Das ist eine sehr, sehr eigene Erfahrung, die man da macht. Also das ist ein anderer Zusammenhalt als zum Beispiel in irgendeiner Kfz-Werkstatt? Ja, ja, auf jeden Fall. Wie kommt das? Ja, du musst dich ja auf die Leute verlassen können. Wenn du mit denen irgendwo ins Feuer reingehst, dann vertraust du deinem Kollegen ja auch dein eigenes Leben an. Ja. Und umgekehrt ist es genauso. Es geht fast immer um Leben und Tod. Ja, nicht immer. Nicht immer, aber es kann nicht um Leben und Tod gehen. Naja, immer es nicht. Kann, immer. Es kann, ja. Mhm. Aber du musst dich halt im Einsatz auch auf die Leute verlassen können. Also du musst auch wissen, wie ticken die. Kannst du jemanden zu so bestimmten Situationen hinschicken? Das ist auch so eine Sache, das musst du dann über die Jahre, sag ich mal, so die Erfahrung machen. Ja. Was war bisher das für dich Schwierigste und Belastendste, was du erlebt hast? Das war zweifelsohne ein Motorradunfall, der eigentlich erstmal ganz unscheinbar anfing. Das war in einem Stadtteil, wo wir auch zufälligerweise gerade in der Nähe waren. Da wurde also gemeldet, es ist ein Motorradfahrer verunfallt. Mehr wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Wir sind dann zu dieser Einsatzstelle hingefahren, haben dann schon halb gesehen, dass da ein Motorradfahrer im Graben lag, der von Ersthelfern schon Laien reanimiert worden ist. Wir haben dann unseren Einsatz erstmal so weit angefangen, dass wir also diese Reanimation unterstützt haben. Und mir ist das erst gar nicht so bewusst geworden, weil ich auch diese Person erstmal gar nicht so wahrgenommen habe. Aber so im Laufe des Einsatzes wurde mir dann immer klarer, Mensch, den kennst du, der da liegt. Das war nämlich einer aus meiner Freiwilligen Feuerwehreinheit. Ja. Wie schwer verletzt war diese Person? Sehr schwer verletzt. Also er war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon tot gewesen. Er wurde, wie gesagt, reanimiert. Und das war wirklich für mich persönlich auch eine Sache, wo ich wirklich länger dran zu knabbern hatte. Hat dieser Mann das geschafft? Nein. Nein. Nein. Mhm. Seid ihr auf solche Situationen, dass ihr Menschen antrefft, die ihr kennt oder vielleicht sogar ganz nahe Leute aus eurem Umfeld, seid ihr darauf vorbereitet? Eigentlich nicht. Mhm. Weil das sind wirklich extreme Situationen, in die du dann, sag ich mal, reinkommst, wenn du solche Einsätze hast. Man versucht das auch zu vermeiden. Meistens wissen ja die Leute, die in der Leitstelle sitzen, wissen ja auch, welche Leute da drauf sitzen. Mhm. Und die kennen ja auch die Namen oder die Nachnamen von uns. Und wenn die dann wirklich wissen, die fahren jetzt zu, was weiß ich, Person XY nehmen mit diesen Nachnamen, dann sind die auch teilweise schon so drauf, dass sie diesen Wagen, wo die wissen, da sitzt einer drauf, der könnte da irgendwie mit zu tun haben, familiär schicken die da auch diesen Wagen erstmal gar nicht hin. Wahrscheinlich ist das aber auch äußerst selten, oder? Zum Glück, ja. Ja, zum Glück. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass ihr sehr viele, dass du sehr viele andere auch sehr, sehr schlimme Dinge schon gesehen hast. Autounfälle auf der Autobahn zum Beispiel, Brände, wo Menschen umgekommen sind. Ja, das ist unser, was heißt Berufsalltag, aber das sind Dinge, ja, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Ne? Ihr werdet auch geholt, wenn jemand sich selbst getötet hat? Ja. Das ist sicher oftmals ein ganz grauseliger Anblick, könnte ich mir vorstellen. Ich sag mal so, also ich habe jetzt noch nicht so wirklich den spektakulären Selbstmord gesehen. Teilweise hast du wirklich Sachen, wo sich Leute mit einem mit so einem Campinggrill umbringen, die also dann an einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben. Wenn du dir diese Begleitumstände dann anguckst, wie die gestorben sind und du siehst vielleicht noch einen Abschiedsbrief, der da irgendwo liegt und man liest ihn sich durch und dann überlegt man natürlich auch schon so, ja, mein Gott, war es das jetzt wert gewesen? Man versucht sich dann schon immer so ein bisschen in diese Person auch reinzuversetzen. Ich weiß, das sollte man eigentlich nicht machen, weil sonst wirst du in diesem Job nicht alt. Weil dafür erlebt man es halt teilweise dann doch schon zu oft. Wie gehst du damit um, wenn du einen schweren oder vielleicht sogar mehrere schwere Einsätze am Tag hattest und dann hast du Feierabend und dann gehst du nach Hause? Da kann man ja nicht von einer Stunde auf die andere, von einer Minute auf die andere abschalten. Wie machst du das? Man redet. Mit wem? Mit demjenigen, mit dem man den Einsatz gefahren hat. Aber da redest du dann noch ein bisschen und dann fährt der nach Hause und du nach Hause. Ja. Ist es dann schon erledigt mit dem Reden vorher? Meistens ja. Wirklich? Ja. Das heißt, du nimmst es nicht mit nach Hause? Nein. Man denkt zwar ab und zu noch mal drüber nach. Das Problem ist aber auch, manchmal erlebst du Sachen, die kannst du auch anderen Leuten nicht erzählen. Was zum Beispiel? Wenn sich jemand zum Beispiel auf Bahngleise gelegt hat und sich vom Zug überfahren lassen hat. Sowas meinte ich vorhin. Das sind Sachen, die haben wir zum Glück leider, oder was heißt leider, die haben wir zum Glück nicht so oft. Aber das sind dann auch Anblicke, das muss man dann nicht wirklich haben. Ja, aber das meine ich ja damit. Wenn du das gesehen hast, nehmen wir an, es ist jemand vor den Zug gelaufen. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, wie diese Person aussieht. Und dann gehst du irgendwann nach Hause. Und dann hast du das doch alles im Kopf. Ja. Bist du verheiratet? Nee, verlobt. Verlobt, also du lebst mit deiner Verlobten zusammen. Genau. Erzählst du deiner Verlobten dann von so etwas? Zum Teil, ja. Dazu muss ich allerdings auch sagen, meine Verlobte kommt auch aus dem medizinischen Bereich. Umso besser. Dann die hat auch schon, sag ich mal, einiges erlebt. Und mit der kann man sich teilweise auch dann darüber unterhalten. Wird denn nicht von euren Arbeitgebern etwas angeboten, psychologische Unterstützung oder Nachbesprechungen oder dergleichen, dass das abgefedert wird? Doch. Es gibt sogenannte PSU-Teams beziehungsweise auch Notfallseelsorger. Die kommen in regelmäßigen Abständen auch auf die einzelnen Wachabteilungen. Da kann man sich mit den Leuten unterhalten. Das sind auch Leute, die haben dann eine freiwillige Feuerwehrausbildung, also die wissen auch schon, worüber sie sich unterhalten. Das sind also keine Leute, die jetzt irgendwo aus der Kirche kommen oder jetzt Hobbypsychologen sind. Das sind wirklich Leute, die fahren auch Einsätze mit. Die wissen was sie reden, ja. Genau. Aber das wird bei uns gefühlt eigentlich selten in Anspruch genommen. Hast du manchmal Angst vor einem Einsatz, wenn du hörst, da das und das ist passiert, da müssen wir jetzt hin? Angst wäre jetzt das falsche Wort, weil wenn du Angst hast, machst du meistens Fehler. Das stimmt, was wäre das richtige Wort? Was wäre das richtige Wort? Anspannung, dafür? Stress? Stress auch nicht, aber eine gewisse Anspannung, ja. Verstehe. Das meistens aber eigentlich auch nicht im Rettungsdienst, weil da hast du irgendwann schon die Routine. Das hört sich doof an, aber wenn du rausfährst und du hörst dann, was der Disponent dir über Funk erzählt, dann arbeitest du im Kopf schon diesen Einsatz ab. Und dann hast du meistens auch schon so ein Bauchgefühl, dass du weißt, in welche Richtung wird dieser Einsatz gehen. Wenn du das im Brandschutz aber hast, das ist da unheimlich schwer immer einzuschätzen. Und wenn du dann selber in so eine Brandwohnung reingehst wo du dich wirklich selber gefährdest, wo du vielleicht auch noch jemanden rausholen musst. Das ist für mich persönlich mehr Stress, oder was heißt Stress, das ist für mich eine höhere Anspannung als der Einsatz im Rettungsdienst. Mhm. Weil das ist für mich nicht kalkulierbar. Einsatz im Rettungsdienst, heißt das auch, dass ihr zu jemandem fahrt, der gerade einen Schlaganfall hatte? Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, also solche Sachen auch, nicht nur Unfälle, genau, oder Unglücke, sondern auch solche Einsätze. Genau. Hattest du schon Einsätze, wo es um schwer verletzte oder verstorbene Kinder ging? Zum Glück noch nicht. Allerdings haben wir schon des Öfteren Kinder gehabt, die sich umbringen wollten. Mit Tabletten oder haben sich versucht, die Pulsadern aufzuschneiden. Ja, das haben wir schon des Öfteren gehabt. Das ist ja interessant. Nein, wirklich interessant, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass Kinder zumindest bis zu einem bestimmten Alter sich nicht töten oder töten wollen. Wie alt waren diese Kinder ungefähr? Der Jüngste war, glaube ich, 12 gewesen. Ah ja, gut. Der hat sich eine Überdosis Tabletten eingeworfen. Mhm. Ich meine, der hat das überlebt, aber der hat im Nachhinein auch ganz klar gesagt, er wollte nicht mehr leben. Warum wollte er nicht mehr leben? Weißt du das? Das kann ich dir gar nicht sagen, warum es so war. Weil es wahrscheinlich auch viel zu hektisch ist, um dieses genau zu ergründen dann. Als wir da ankamen, war das Kind auch nicht ansprechbar. Das sind meistens so Sachen, die kommen dann erst, wenn man nochmal im Krankenhaus anruft und nochmal nachfragt, wie geht's dem Patienten und wie hat er sich entwickelt. Das ist ein gutes Stichwort. Habt ihr überhaupt die Zeit dazu, nochmal ein paar Tage später oder eine Woche später anzurufen und zu fragen, wie geht's den Leuten eigentlich? Wenn es wirklich Sachen waren, die uns interessieren, ist das schon möglich. Das läuft dann allerdings über unsere Leiterin oder unseren Leiter des Rettungsdienstes. Mhm. Der holt sich dann diese Informationen ein, weil teilweise unterliegen die Ärzte ja auch der Schweigepflicht. Mhm. Ja, klar. Das ist schon möglich, ja. Aber das machen wir eigentlich relativ selten. Ja. Weil, Ja, das kann man ja auch verstehen. Bei der Fülle der Einsätze schafft man das ja auch gar nicht, jetzt jeden einzelnen Fall dann nochmal eine Weile zu begleiten. Das ist ja gar nicht möglich. So, du wirkst relativ entspannt und geerdet in dem, was du sagst. Du bist 31 Jahre alt. Ich glaube aber trotzdem, dass man das nicht bis zur Rente machen kann. Was glaubst du, wie lange du das schaffst und die Kraft dafür hast? Das weiß ich nicht. Gibt es denn, wie ist es denn so bei den Kollegen? Wie lange halten die das denn durch? Also es läuft bei uns so, dass die Kollegen so bis 50 Rettungsdienst fahren und dann eigentlich nur noch den Brandschutzbereich machen. Ah ja. Und dann, je nachdem, was sie halt noch können, körperlich, sind sie dann halt Maschinisten, also sie fahren die Fahrzeuge oder werden halt in irgendwelche Sondergebiete reingepackt, wie, Postfahrer oder irgendwelche anderen Bereiche, je nachdem, was man halt noch machen kann. Ja. Aber mit 50 muss man auch sagen, wenn du wirklich, je nachdem mit wie vielen Jahren du eingestiegen bist, wenn du 30 Jahre Rettungsdienst gefahren bist, dann bist du meistens auch schon körperlich kaputt. Ja, dann hast du meistens schon Bandscheibenvorfall bist psychisch vielleicht am Ende. Da habe ich auch ein paar Kollegen kennengelernt mittlerweile, die, das, was du gerade gesagt hast, wenn du nach Hause gehst, jeder verarbeitet das anders. Mhm. Der eine redet drüber, der andere redet nicht drüber. Gibt dann wirklich Kollegen, die reißen sich dann morgens erstmal eine Kanne Bier auf, um irgendwie schlafen zu können. Ja. Und nehmen das dann wahrscheinlich dann noch mit in den Schlaf rein, unter Umständen. Ja. Markus, vielen Dank für die ausführliche Berichterstattung über deinen Job. Gerne. Ich wünsche dir und deinen Kollegen alles Gute. Macht weiter so und habt viel Kraft für die Arbeit. Alles Gute. Danke. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, Markus. Tschüss. Ciao. Ciao. So, zweiter Versuch. Wir gehen in die USA. Hendrik, hallo. Ja, wieder da. So, jetzt ist es aber wirklich ganz, ganz klar und ganz gut, die Leitung. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben, greifen wir das nochmal auf, dass es gefährlicher eigentlich ist, in Amerika als Polizist zu arbeiten, als denn hier, weil in Amerika eben unfassbar viele Waffen unterm Volk sind und die Leute auch eher mal zur Waffe greifen als in Deutschland. Genau, und ich würde auch sagen, dass die Gewaltbereitschaft allgemein eher höher angesehen ist. Es gibt ja, das kriegt man ja auch in Deutschland mit, im Fernsehen wird ja viel darüber berichtet, wie Leute sich gegenüber der Polizei verhalten. Das ist ja häufig in Deutschland auch nicht anders bei Kriminellen. Aber ich sag mal, da wird auch gerne mal gegen die Polizei gerufen, wenn man in einem Einsatz ist. Also zum Beispiel, wenn das Leute mitkriegen, dass man irgendjemandem helfen will, dann müssen die alle ihren Senf dazugeben und sich behaupten da und Eigentlich vollkommen grundlos, ja. Was war denn bisher für dich die heikelste Situation, die du erlebt hast? Im Sinne von, wie gefährlich es war? Zum Beispiel, ja. Da gibt es natürlich so einiges. Vor etwa 3 Wochen bin ich hinter einem gestohlenen Fahrzeug hergefahren und habe nicht gesehen, wie viele da drinnen saßen. Ich dachte, da wäre eigentlich nur einer drinnen gewesen und dann habe ich das Blaulicht angemacht. Dann sind die abgehauen, 120 durch die Stadt und sind dann in einer Kreuzung in ein anderes Auto reingefahren. Mhm. Zum Glück nur vorne angeeckt, hat sich dann überschlagen und etwa 50 bis 100 Meter weiter geschleudert. Die Insassen von dem unschuldigen Auto, die waren alle in Ordnung. Ja, bin ich da hingerannt zu dem anderen Auto und dann waren da aber 3 drin. Und waren dann natürlich auch nicht rausgekommen, weil die waren leicht verletzt, wenn überhaupt. Und war dann aber auch eine Waffe im Auto und Kokain und alles schwer vorbestraft. Und Jetzt sagst du die ganze Zeit, ich bin hinterhergefahren und ich habe das gemacht. Warst du etwa alleine bei diesem Einsatz? Ja, wir sind immer alleine auf einem Streifenwagen. Ne? Also ich habe meinen eigenen Streifenwagen, der vor der Tür steht, den ich mit nach Hause nehmen darf. Genauso wie das ganze Equipment, was mir zugestellt wird. Und dann sind wir in eine Zone eingeteilt. Also ich bin zum Beispiel in der Hotelzone und dann habe ich andere Zonen um mich rum. Und dann hört man ja per Funk, was die anderen Leute so machen. Sollte man zumindest hören. Und dann fährt man in die Richtung schon, wenn man denken könnte, dass das gibt es da eigentlich eine vernünftige Begründung? Also als Laie würde ich sagen, das ist ja in Deutschland viel besser geregelt, dass immer mindestens 2 Leute im Polizeiwagen sitzen und zu einem Einsatz fahren. Warum ist das in den USA nicht so? Das weiß ich nicht. Manchmal ist das so. In größeren Städten, gefährlicheren Gegenden ist das schon so, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, das lohnt sich hier in meiner Situation, in meiner persönlichen Situation eigentlich nicht. Mhm. Es gibt viele, viele Einsätze, die eigentlich sehr trivial sind. Da macht man nicht viel, nicht? Da streiten sich dann 2 Geschwister und da braucht man nicht 2 Leute für. Also wenn es wirklich gefährlich wird, habe ich das große Glück, relativ nah aneinander dran zu sein. Glaubst du, eben auch aufgrund vielleicht der Häufigkeit der Waffen, dass die, ich sag's mal so pauschal, dass die Verbrecher in den USA aggressiver auch auf die Polizei zugehen als in Deutschland? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Weil die wissen, besonders heutzutage mit den Medien, was wir tun dürfen und was nicht. Mhm. Und von daher sind auch die Kriminellen, genau die zivilen Leute, sehr schnell Anwalt sozusagen, dass wir so alle wissen, was man darf und was man nicht darf. Und, ist häufig natürlich auch falsch, aber häufiger zum Beispiel, wir haben eine sehr restriktive Verfolgungspolicy hier. Also ich darf in 99% der Fälle überhaupt nicht schnell hinterherfahren hinter solchem Auto. Ach. Das wissen die. Das heißt also, wenn ich Verkehrskontrolle beginne, nicht, indem ich die Blaulichter anmache und die einfach, die wissen, dass das Auto gestohlen ist oder die Kokain drin haben, dann wissen die, dass wenn sie ganz schnell wegfahren und noch weitere Verkehrsregeln brechen, dass ich eigentlich nicht hinterherfahren darf. Aber das ist doch absurd. Warum nicht? Wenn du einen Verdacht hast, dass da Verbrecher drin sind, darfst du nicht schnell hinterherfahren? Genau. Das wird natürlich darin begründet, dass heute wieder mal mit den Medien so viel Turbulenzen auftreten und dass aber auch die anderen Zivilisten gefährdet werden dadurch. Wenn die also anfangen, Verkehrsregeln zu brechen, zum Beispiel wie das Beispiel von 3 Wochen, wenn die durch alle Stoppschilder durchbrettern oder auch durch eine rote Ampel durchbrettern und dann ein unschuldiges Auto treffen. Mhm. Zum Glück war von denen keiner verletzt, aber wenn die jetzt verletzt werden, dann kommen diese zivilen Eltern und sagen, oder wollen die Hand aufhalten und Geld vom, von der Polizei. Aber auf der anderen Seite lachen sich die Gauner natürlich einen ins Fäustchen, wenn die wissen, dass die Polizei gar nicht hinterherfahren darf. Ja, natürlich. Also Hendrik, in den letzten Zeiten gab es ja sehr, sehr unschöne Berichte aus den USA, eben auch hier bei uns, dass es ein Spannungsverhältnis zwischen Weißen und Schwarzen gibt. Und dass weiße Polizisten Schwarze leichtfertig angehen oder sogar töten. Wie siehst du es? Ja, da muss man natürlich viel mehr Hintergrundwissen haben, als dass man sich so einen Bericht angucken kann und sagen kann, okay, der Polizist hatte Unrecht. Weil man muss sich immer in der Situation wiederfinden. Und besonders in Florida, wo Waffengewalt also sehr prävalent ist, muss man einfach damit rechnen, dass viele Leute eine Waffe haben. Mhm. Wenn Leute dann in die Taschen gehen, ohne dass man denen gesagt hat, dass sie das dürfen, dann muss man damit rechnen, dass sie eine Waffe daraus ziehen. Und wenn Leute schon, wie wir vorhin gesagt haben, von Grund auf gegen die Polizei eingestellt sind, dann werden die auch nicht dann anfangen, dem Polizisten Folge zu leisten. Mhm. Weißt du, also hier kommt es so rüber, dass da die alten Rassenkonflikte, die Rassenkonflikte aufflammen und das leichtfertig die weißen Polizisten leichtfertig einen Schwarzen erschießen, dass sie das mit einem Weißen nicht machen würden. So kommt's hier rüber. Du siehst es anders. Ich finde das anders. Es werden bei weitem mehr Weiße erschossen von Weißen als Schwarze von Weißen. Mhm. Hat natürlich auch damit zu tun, dass es weniger Schwarze prozentual gibt als Weiße. Allerdings muss man auch sagen, dass viel mehr Leute aus der Unterschicht kommen, die halt kriminell sind, die auch schwarz sind. Zum Beispiel bin ich in der Zone, in der ich eingeteilt bin, habe ich genau daneben dran eine sehr unterprivilegierte Zone, in der auch viel Drogen, viel Waffen und viel Gangs unterwegs sind. Und von daher sieht man in diesen Gegenden keine Weiße. Wenn man in dieser Zone also arbeitet, dann wird man 100% von den Einsätzen mit Schwarzen zu tun haben. Und wenn die Leute dann gewaltbereit sind, dann kommt solch eine Statistik natürlich zutage. Das kann natürlich auch schwarze Strafe geben. Ja. Hast du, wenn du zum Dienst gehst, wenn du das beschreibst gerade, wo du arbeitest, wie du arbeitest, hast du Angst? Nein, Angst würde ich nicht sagen. Ich habe dem Vorredner gerade zugehört, er hat Anspannung gesagt, also das trifft es schon mehr auf jeden Fall. Es hat schon viele Einsätze gegeben, in denen ich sehr angespannt vorher war, wir haben ja einen Laptop im Auto und das, was man dann so liest, wenn man gerade zum Einsatz hinfährt, das regt dann schon die Spannung auf jeden Fall an. Allerdings Angst würde ich nicht sagen, nein. Hast du schon mal geschossen? Nein, ich musste noch nicht schießen, nein. Bist du froh darüber? Ja, natürlich. Ja, sicher. Aber andererseits gehört das zu eurem Job, dass ihr das eben unter Umständen dann auch machen müsst. Ja, hundertprozentig. Also ich gehe nie zur Arbeit, ohne damit zu rechnen sozusagen. Ich habe also eine Glock an der Hüfte und ich habe eine M16 im Kofferraum und die sind beide auch schon häufig rausgeholt worden. Mhm. Und wenn man die benutzen muss, also gerade im Frühjahr, im Februar wurde ich ja einer erschossen von einem guten Bekannten von mir und der hatte also ein Waffenimitat und das ist auch wieder so ein Beispiel, wo sich die schwarze Community sehr darüber aufgeregt hat. Allerdings sind das dann auch die gleichen Leute, die ihre Handys zücken und das Videomaterial bereitstellen, was diese Leute, diese Polizisten also wieder aus dem Schlamassel rausholt, weil es ganz klar zeigt, dass die Recht hatten und das lösen mussten. Ja, kannst du eindeutig sagen, dass es eigentlich keine Rassenvorbehalte gibt? Nein, das kann ich natürlich nicht sagen. Wie gesagt, da gibt es immer Leute, die mit schlechtem Training ausgestattet sind oder das schon so lange machen, dass sie ja sozusagen auf Deutsch die Schnauze voll haben. Das kann ich nicht sagen. Da gibt es sicher in jeder Profession Leute, die Schund treiben und so. Also das kann ich so sagen. Nur ist Wahlkampf für euch, großer Wahlkampf, Endspurt. Und ein Thema ist auch die Beschränkung des Waffenbesitzes. Hillary Clinton macht sich dafür sehr stark. Donald Trump sagt genau das Gegenteil. Bist du für ein restriktiveres Vorgehen in Sachen Abgabe von Waffen? Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall? Du bist dafür, dass man... ich will nicht sagen mehr Waffen, aber als ich hierher gezogen bin, bin ich zu einem Laden gegangen und habe mir eine Schrotflinte gekauft. Nicht, weil ich sie brauchte, sondern einfach, weil ich konnte. Wenn man hier natürlich wohnt und Leute einbrechen, dann bin ich dafür, dass man sein Haus und Eigentum verteidigen darf. Das gibt ja mit der Waffe in Deutschland viele Beispiele, dass Leute eingebrochen sind und dann hat der Hauseigentümer den Einbrecher verletzt und musste dann am Ende dafür zahlen. Das finde ich also sehr... Aber du hast ja gerade selbst gesagt, dass die Brutalität auch darauf zurückzuführen ist oder die Gefährlichkeit darauf zurückzuführen ist, dass eben so viele Waffen unterwegs sind. Deswegen wundert mich jetzt deine Einstellung. Ja, stell dir vor, wie viele illegale Waffen es schon auf dem Markt gibt. Waffen werden gestohlen jeden Tag und Waffen werden illegal aus anderen Ländern beschafft und so weiter. Wenn wir jetzt restriktiver in den Waffengesetzen vorgehen, im Süden der USA besonders, dann sind am Ende nur noch die Kriminellen mit Waffen ausgestattet und die sie haben sollten als Hauseigentümer und als Selbstschutz, die stehen dann ohne da. Mhm. Und dann, gibt es natürlich Leute, die das gerne draufschießen. Das ist so für uns, du bist ja auch Deutscher, das ist für uns, für mich als Deutschen immer so schwer nachzuvollziehen, dass man als Selbstschutz vor Einbrechern eine Waffe haben muss. Aber das hat natürlich auch wahrscheinlich sehr viel mit der amerikanischen Mentalität zu tun. Ja, das auf jeden Fall. Aber die 8 Jahre, die ich hier jetzt wohne, muss ich sagen, ich finde das richtig, dass man eine Waffe haben darf. Man muss ja nicht. Man muss ja keine Waffe haben, aber die Option will ich haben. Höre ich daraus, dass du Trump wählen wirst und willst? Nein, werde ich nicht tun. Also ich finde das schon, ich darf jetzt das erste Mal wählen, weil ich doppelte Staatsbürgerschaft vor 2 Jahren erhalten habe. Ja. Und ich finde das ein Witz. Ich finde das doch eine sehr schlechte Situation, in der ich mich jetzt wiederfinde, weil beide nicht so doll drauf sind. Also wirst du gar nicht wählen, oder was? Doch, ich werde jemanden wählen, allerdings nicht jemanden von diesen beiden Top-Kandidaten. Also verschenkst du die Stimme quasi? Ja, das haben Freunde von mir auch schon gesagt. Allerdings muss ich sagen, dass beide Kandidaten ja nun reich an Skandalen sind und ich diese Leute einfach nicht unterstützen kann. Ob es nun Trump ist mit seinen sexuellen Belästigungen oder Hillary mit ihren Lügen über diese E-Mails, die will ich beide nicht an der Macht sehen. Vielleicht, da wir dich gerade an der Strippe haben, über Trump wissen wir alle reichlich und wir sind alle empört und können es gar nicht verstehen, dass dieser Mann überhaupt so weit gekommen ist. Was hast du denn konkret an Hillary Clinton auszusetzen? Es ist eine Lügnerin. Es ist also 100% eine Lügnerin, die eine Sache sagt und die andere Sache Fakt ist. Und selbst wenn diese Fakten ans Tageslicht kommen, streite sie trotzdem ab. Mhm. Zum Beispiel mit diesen Donations, die sie bekommen hat, diese Millionen von Dollar, die sie bekommen hat von Prinzen aus anderen Ländern und so weiter und sie darüber einfach nichts sagt. Und wenn sie darüber angesprochen wird, dann sagt sie einfach, dass das nicht stimmt. Obwohl man das schwarz auf weiß in der Tinte sagt. Was ist deine Prognose? Wer wird gewinnen? Ich denke, Hillary wird gewinnen, allein dadurch, dass sie ein sehr starkes Lager hat und eine sehr starke Geschichte in der Politik hat und Trump halt quasi aus dem Nichts in die Politik einsteigen will. Außerdem dürfte man ja von dem Präsidenten erwarten, dass er sich ein bisschen mäßigt manchmal und zurückhält mit persönlichen Einstellungen und das macht Trump halt nicht. Aber dafür beneiden ihn auch viele, dass er halt nicht zurückhält und seine Meinung sagt. Von daher, also, ich glaube, Hillary wird. Wir hatten jetzt hier in den letzten Tagen den Eindruck von Deutschland aus, dass es jetzt doch wieder zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommt, das gar nicht so klar ist wie vielleicht vor einer Woche noch. Ja, das mag sein. Vielleicht kann es auch Trump sein. Ich meine, Arnold Schwarzenegger war ja auch Governor. Von daher kann man da nicht sagen, dass das nicht zutreffen wird jetzt auf Trump. Genau, wer weiß, was in den nächsten Tagen noch passiert und was da noch alles hochgespült wird. Ja, ich denke, er hat ein paar gute wirtschaftliche Ansichten, aber ich sag mal so, die internationale Politik, die wird er Mist sein bei ihm. Und von daher, ich will nicht in den Krieg treten hier, dann komme ich wieder nach Deutschland. Die letzte Frage an dich, wen wirst du denn wählen? Für was? Also wer ist das und für was steht die Person? Ich habe mich noch nicht ganz festgesetzt. Es gibt hier auch im Internet sowas wie den Wahlomaten, wie es den in Deutschland gibt. Und da kam schon nach 150 Fragen raus, dass ich Hillary Clinton eigentlich wählen sollte. Ich weiß, dass sie eine Lügnerin ist. Damit muss man aber auch sagen, dass jeder andere Präsident oder Präsidentschaftskandidat was im Hintergrund hat, worüber er nicht die Wahrheit gesagt hat. Von daher, ich denke, ich werde doch am Ende Hillary wählen müssen. Ach so, jetzt doch. Ach so, ich dachte jetzt... Ja, ich will nicht, aber ich glaube, ich muss. Hendrik, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Das war sehr, sehr interessant. Schöne Grüße über den großen Teich und viel Erfolg und alles Gute für dich bei dieser Arbeit. Okay, vielen Dank. Tschüss. Viel Erfolg noch. Ciao, tschüss. 0800 220 50. Unser Thema heute noch heißt Blaulicht. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die bei der Polizei arbeiten, bei den Rettungskräften, bei der Feuerwehr oder mit Leuten, die da mal gearbeitet haben. Was ist besonders frustrierend an eurem Job? Was reizt euch an eurem Job? Was war das Schlimmste vielleicht, was ihr erlebt habt? Und auf der anderen Seite auch gerne mit Leuten, die schon mal Erfahrungen, vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Einsatzkräften, welcher Art auch immer, gemacht haben. 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Hier ist Claudia. Claudia ist 65. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich habe jetzt ganz spontan angerufen, weil ich auch Erfahrung gemacht habe mit einem Notarzt. Gut, ist aus meiner Sicht jetzt, dass ich sage, mein Mann hat sich also stranguliert und ich habe ihn gefunden. Und da habe ich, sage ich jetzt heute, dummerweise den Notarzt gerufen, obwohl mein Mann ja schon tot war. Dann sind die ja gekommen, der Notarzt mit Polizei und allem. Und dann habe ich gesagt zu dem Notarzt, mein Mann hat eine Patientenverfügung und alle mit keine lebenserhaltenden Maßnahmen haben. Und das hat er also nicht beachtet und hat uns dann also weggeschickt von der Terrasse und hat dann also den Tubus da versucht reinzuzwängen. Der Hals ist ja ziemlich, ja, durch die Strangulation ja eng. Mhm. Und da lagen dann so sechs diese Metalldinger auf der Terrasse. Und irgendwann hörte ich dann, wir haben ihn wieder. Und dann haben sie ihn ins Krankenhaus gefahren und ja, haben ihn dann praktisch noch 5 Tage da gequält. Mhm. Also für mich ist das eine Körperverletzung. Mhm. Und weil er das, die haben nie das, ich habe immer gesagt, da hat eine Patientenverfügung, ja, das ist alles noch im grünen Bereich, wir müssen das so machen. Mhm. Und wenn ich das gewusst hätte, dass ein Notarzt das machen muss, hätte ich also ihn angerufen. Ich überlege gerade, gibt es, ich glaube nicht, gibt es in der Patientenverfügung einen Passus, der eine solche Situation beschreibt? Nein. Das war schon eine vorgefertigte Sache, weiß ich jetzt, 3 oder 5 Jahre schon. Und da hat er gesagt, also auch medizinischen Maßnahme. Und da habe ich also drüber zu entscheiden und in allen Dingen. Und also er möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen haben. Mhm. Er war depressiv. Gut, man hat zwar da nicht mitgerechnet, dass er sowas Furchtbares macht, aber ich finde es... Aber ich glaube, die Patientenverfügung schließt eben diese Situation aus, dass jemand sich das Leben nimmt und dass man dann noch schreiben kann, ich möchte nicht zurückgeholt werden. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist gesetzlich so, dass die Ärzte verpflichtet sind, dann irgendetwas zu unternehmen. Ich weiß es nicht. Ja, und deswegen sage ich ja heute aus meiner Sicht, ich würde keinen Notarzt mehr rufen. Ich hätte meinen Mann in den Arm genommen, hätte gesagt, geh deinen Weg, du bist jetzt, oben im Himmel und geh deinen Weg. Und dann hätte ich vielleicht eine halbe Stunde später einen Notarzt rufen, der gar nichts mehr machen könnte. Claudia, wann war das Ganze? Ja, in 2 Tagen ist ein Einjähriger. Erst vor einem Jahr. Ja. Du hast eine Andeutung gerade gemacht, der Mann war depressionserkrankt. Ja, aber man hat trotzdem damit nicht gerechnet und er hat immer gesagt, was mache ich nicht und das tue ich euch nicht an. Aber er hat sich erhängt? Ja, ich bin nach Hause gekommen und dann hing er auf der Terrasse und der Fernseher lief noch und mein Sohn war zu Hause. Er hing auf der Terrasse? Wie geht das? Ja, er hat sich mit dem Strick aufgehängt auf dem Balken da. Ich hatte aus dem Fenster geguckt auf einmal. Ich habe gedacht, wir hatten uns verabredet. Ich war auch noch in der Krebsrunde, weil ich auch noch in der Chemo bin. Mhm. Und ich denke, er ist im Garten und komme später auf die Terrasse und dann hing er da. Das heißt, das haben andere Leute auch sehen können von außen? Nein, das konnten sie nicht sehen. Das war ziemlich verdeckt. Mhm. Hat er dir einen Brief hinterlassen? Nein, gar nichts. Das ist nur spontan gewesen. Und der Fernseher lief ja noch. Ich höre aus dem, wie du es erzählt hast, auch gerade schon... Ich will nicht sagen ein Verständnis, aber dass du einen Respekt vor der Entscheidung hattest. Ja, man muss das akzeptieren. Man muss sagen, du brauchst dich für uns nicht mehr quälen oder aufrechterhalten. Oder für ihn muss, wenn ein Mensch sowas Schreckliches macht, dann muss das Leben ja für ihn schlimm gewesen sein. Das muss ja eine Spontanreaktion gewesen sein. Er hatte aber sonst körperlich keine Erkrankung. Nein, überhaupt nicht. Es war eine seelische, psychische Erkrankung. Er war noch vor 2 Tagen noch bei seiner Therapeutin und die war auch ganz guter Dinge so. Und glaubst du, dass er alles, was man unternehmen kann, unternommen hat, um sich helfen zu lassen? Ja, hat er alles. Er hat auch so die Elektrotherapie gemacht, die Elektrokrampftherapie. Er hat gesagt, mir kann keiner mehr helfen. Ich sage, es wird auch noch was, ein Mittel gefunden, was dir auch noch hilft. Wie viele Jahre hat er an Depressionen gelitten? Das war jetzt die letzten 3 Jahre unter Ängsten und Depressionen. Und er hat Medikamente bekommen wahrscheinlich? Ja, hat er. Mhm. Dann lag dein Mann noch 5 Tage auf der Intensivstation. Ja, ja. Wie war sein Zustand da? Also das wollte er nicht. Ich habe mal gesagt, er liegt wie auf dem Bett, wo unten wo er immer so Elektrostöße kriegt, war immer nur am Krampfen. Ja, da dachte man, das wäre normal. Und alles mit MRT und CT und haben gesagt, ja, die Hirnströme, das könnte man messen, dass die schon angegriffen worden sind. Und ich sage, ja, wir müssen, der Neurologe muss entscheiden, ob wir die Geräte abstellen können. Aber weißt du, spätestens da hätte eigentlich die Patientenverfügung greifen müssen. Nein, eben nicht. Aber ich sage ja, mein Mann... Das verstehe ich eigentlich nicht. Also in der akuten Situation, wenn der Notarzt ins Haus kommt, kann das sein, dass der anders agieren muss. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, aber das im Krankenhaus. Haben Sie im Nachhinein gesagt. Und wenn ich das gewusst hätte, wie gesagt, genau, hätte ich dann eine halbe Stunde später den. Aber im Krankenhaus hätte man eigentlich das respektieren müssen, was in der Patientenverfügung steht. Nein, haben sie nicht. Also und sie haben gesagt, das wäre alles im grünen Bereich und ich bin auch. Ist er nochmal zu Bewusstsein gekommen? Nein, ich habe dann angedroht. Ich habe dann gesagt, so jetzt mache ich nicht mehr mit. Man gab uns keine Auskunft mehr. Sie wissen nicht, ob der Neurologe da war. Und da hat mein Onkologe gesagt, nehmen Sie sich einen Anwalt und einen Unabhängigen in Ihrer Stadt. Mhm. Und der entscheidet dann, ob da jetzt die Ethikkommission kommen kann. Und auf einmal haben sie dann gesagt, ja, am Morgen können Sie die, den Schlauch können Sie abziehen oder die machen wir ab. Und dann hat er 2 Stunden da wenigstens mal friedlich gelegen und ohne zu krampfen und ist dann eingeschlafen. Warst du während dieser Zeit bei ihm? Komischerweise, als er gestorben ist, nicht mein ältester Sohn war dabei und ich, mir ging es nicht so gut. Ich sagte zu meinem Sohn, ich muss mal eben kurz nach Hause, muss was essen. Mhm. Ja, und dann haben sie auch noch medizinischen Eingriff gemacht, weil da wäre er nochmal gestorben. Das gehört jetzt wahrscheinlich nicht zum Thema Blaulicht. Ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Nachdem die Geräte abgeschaltet wurden, haben nein, sie... Nein, nein, davor noch. Die, am dritten Tag war der Lungenflügel eingefallen und haben sie eine Drainage gelegt. Ich sage dann, dann wäre er noch mal eins. Sag, wenn die Drainage, das war ein medizinischer Eingriff, da steht alles detailliert da drin. Das finde ich, solche Geschichten finde ich wirklich sehr, sehr bedrückend. Die Vorstellung, man äußert seinen Willen in der Patientenverfügung, richtig, der klar formuliert ist, und dann wird sich nicht daran gehalten. So ist es. Es ist ungeheuerlich eigentlich. Ja, ja. Und da kann man, froh sein, dass es dann so ausgegangen ist und man hätte ihn ja unter Umständen noch ein paar Wochen quälen können. Ja, es bringt ja Geld, ne, als Privatpatient. Also, da sind jetzt deine Erinnerungen nicht so gut an diesen Blaulichteinsatz bei euch. Normal, auf jeden Fall Notarzt rufen, aber in dem Falle, wie gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dass das also mit Gewalt alles gemacht wird und die Patientenverfügung nicht berücksichtigt, hätte ich dann noch gewartet, dann hätten sie ja nichts mehr machen können. Das Ganze ist ein Jahr her, sagst du? Ja, übermorgen ist dann sein Todestag, der erste. Wie geht es dir jetzt nach einem Jahr? Ja, das kommt jetzt so hoch irgendwie alles wieder. Man hat ja immer noch funktioniert irgendwie. Ne? Und du bist selbst krank, hast du gerade beiläufig jetzt auch. Ja, ja. Mhm. Also eine schwere Zeit rundherum. Ja. Das natürlich für deine Krankheit und dein Befinden auch nicht gerade von Vorteil ist, wenn so ein schlimmer Fall in der Familie dann vorkommt. Ja, ja, so unvorbereitet im Grunde genommen, obwohl man weiß, dass der Mensch depressiv war. Mhm. Man hört es ja immer wieder, dass viele Menschen sich das Leben nehmen und ja. Liebe Claudia, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, und danke. Dir wünsche ich alles Gute und viel Kraft für die nächsten Tage jetzt, vor allen Dingen, wenn es sich jährt. Ja, okay. Danke, alles, alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50, unser Thema Blaulicht. Und hier ist Falco. Falco ist 36. Guten Morgen, Falco. Schönen guten Morgen, Domian. Grüß dich. Hallo, Falco. Ja, Blaulicht. Weswegen rufst du dazu an? Also ich habe selber lange Jahre im Blaulichtmilieu auf der Straße gearbeitet, im Rettungsdienst. Mhm. Arbeite mittlerweile auf einer großen deutschen Leitstelle. Und interessant zu sehen, wie hilflos doch die Bevölkerung an sich ist. Wie hilflos die Bevölkerung ist? Ja. Wie meinst du das? Ich habe das eben schon in einem Team erzählt. Das ist... Die Leute haben mittlerweile ein Anspruchsdenken an die, ich sag mal, an die Rettungsdienste, auch an die Polizei oder an die Feuerwehr. Falco, kleine Bitte, kannst du irgendwie den Hörer anders halten? Du klingst auch sehr seltsam. Oh, ich klinge seltsam. Ist jetzt besser? Jetzt klingst du viel besser, ja. Mhm. Oh, entschuldige bitte. Also es ist ein Anspruchsdenken in der Bevölkerung, das seinesgleichen mittlerweile sucht. Erklär es mal ein bisschen ausführlicher. Ein Beispiel aus der Praxis. Also es gibt ganz viele Leute, die rufen an, ich habe mir den Finger geschnitten. Was an sich ja schon, wo ich mir denke, okay, Finger geschnitten, das kann von Finger ab bis Millimeterschnitt sein. Mhm. In der Regel ist es einfach, die haben sich mit einem kleinen Messer in den Finger geschnitten, rufen den Rettungsdienst an. Mhm. Es ist kaum mehr noch jemand in der Lage, sich selbst zu helfen. Und auch für andere da zu sein oder für andere, wie andere Leute zu helfen. Das heißt, es gibt wirklich viele Lappalien, mit denen ihr belästigt werdet. Wie entscheidet man das dann, wenn man da am Telefon sitzt, was nun wirklich ernst ist und wo man sagt, naja, gehen Sie mal zur Apotheke und holen Sie ein Pflaster? Das ist, das macht einmal die Erfahrung natürlich aus. Wir haben bei uns ja wirklich nur Kollegen sitzen, die schon lange Jahre im Rettungsdienst tätig sind. Zum anderen natürlich über eine sogenannte strukturierte Notrufabfrage. du kannst es aber nie ganz ausschließen. Also es ist auch ohne weiteres so, dass die Leute schon gewisse Triggerworte kennen, genau wissen, da hat der Disponent gar keine andere Chance, als mir ein Auto zu schicken. Also man kennt ja die Problematik mittlerweile, dass die Leute wegen Lappalien in die Notaufnahmen der Kliniken gehen. Ja. Dann ist das ja bei euch dann fast ähnlich. Die lassen dann die Ärzte sogar nach Hause kommen. Ja, sicher. Also es ist wie gesagt, es ist keine Seltenheit, dass die Leute auch anrufen und du schickst dann ein Fahrzeug hin und dann du sprichst später mit der Besatzung und die sagen, ja, der hat uns klipp und klar gesagt, wenn ich einen RTW rufe, bin ich schneller in der Notaufnahme und komme eher dran, als wenn ich persönlich dahin gehe. Was kann man dagegen tun? Das ist eine gute Frage. Ich sage, es ist ein Gesellschaftsproblem. Es ist ein Anspruchsdenken. Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Also früher war es ja so, und ich bin da auch so programmiert, ehe ich die 112 wählen würde, da muss aber wirklich extreme Not sein, sonst würde ich mich gar nicht trauen, da anzurufen. So denkst du und denkt wahrscheinlich ich auch. Es gibt aber nicht geringe Anteile in der Bevölkerung, die nicht so denken. Wenn jemand wegen einer Lappalie euch gerufen hat, und das ist wirklich dann auch klar, muss die Person das bezahlen? Nein, also normalerweise nicht. Also es ist ja so, dass die Kollegen auf dem Rettungswagen, die Rettungsassistenten und Sanitäter und Notfallsanitäter, dass die ja schon recht gut ausgebildet sind und die natürlich auch vor Ort den Leuten immer sagen, du sorry, aber dafür jetzt einen Rettungswagen zu blockieren, ist glaube ich einfach blödsinnig. Ne? Na, eigentlich wäre es ein gutes Mittel, wenn die Strafe zahlen müssten, wenn es in der Palie ist. Ja, aber damit würdest du ja auch wieder das Gegenteil provozieren, dass kein Mensch mehr anruft. Aus Angst. Wir haben jetzt schon diese Geschichte. Du hast es auch schon recht häufig am Telefon, da ruft einer an und sagt, hier liegt einer. Ja, gehen Sie doch mal hin. Nee, das mache ich nicht. Ich spreche den nicht an. Nee. Mhm. Schicken Sie jemanden. Da bist du froh, wenn du die Adresse rausbekommst. Und dann, schickst du halt jemanden hin. Das ist das, was ich meine. Es ist dieses Stichwort Ellenbogengesellschaft, das passt recht gut. Das bekommst du am Telefon sehr, sehr häufig mit. Ellenbogengesellschaft und Ego-Gesellschaft. Ich. Alles soll sich um das Ich drehen. Sie müssen mir jetzt sofort ein Auto schicken, weil ich bin, kommt auch schon das eine oder andere Mal vor, ich bin ja Privatpatient. Ach so. Sie müssen mir jetzt sofort ein Auto schicken. Und dann, gibt es auch schon mal Diskussionen, dass ihr dann sagt, nee, also das machen wir jetzt aber nicht? Jeden Tag. Jeden Tag. Du hast jeden Tag Diskussionen. Es ist, man wundert sich einfach manchmal, wie gerade im städtischen Bereich, wie der gemeine Städter über jahrzehntelang überleben konnte. Wie meinst du das? Achso, weil die früher nicht angerufen haben und es ging auch und jetzt rufen die so oft an. Ja, es ging auch. Das ist für mich, die Landbevölkerung ist da noch ein wenig tougher, sag ich mal. Ne? Ach so. Die rufen teilweise zu spät an. Aber was ja noch absurder ist, weil der Städter hat in jeder Ecke ein Krankenhaus, in jeder Ecke einen Arzt. Genau. Also es ist, wie gesagt, die Leute rufen an wegen Sachen. Ich darf ja nicht zu viel auf dem Nähkästchen plaudern aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ja, du brauchst keine Namen nennen, aber du kannst die Fakten schon nennen. Das finde ich wichtig. Ich hatte mal einen Anruf, da rief eine Dame an und sagte, ja, sie kriegt ihr Fahrradschloss nicht auf. Ich muss ihr jetzt die Feuerwehr schicken. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Es war ein zehnminütiges Gespräch, Domian. Es war ein zehnminütiges Gespräch und die Dame wollte es nicht einsehen. Sie hat es nicht verstanden, dass ich ihr jetzt natürlich keinen Löschzug schicke und keine Feuerwehr schicke. Das sind Gespräche, die hast du aber jeden Tag. Habt ihr denn auch den Rückhalt dann von euren Vorgesetzten, dass ihr dann auch mal hart Nein sagen könnt? Wir haben, wenn wir uns an die Vorgaben halten, selbstverständlich einen Rückhalt, zu dem ja auch jedes Gespräch aufgezeichnet wird. Also das heißt, es kann keiner sagen, es war so und der Disponent oder der Kollege lügt und erzählt irgendeinen Quatsch. Das ist nicht so, weil, wie gesagt, die Gespräche werden aufgezeichnet. Mhm. Man kann alles nachvollziehen. Aber wir haben da schon den Rückhalt. Also das muss man sagen. Ich vermute schon, dass ihr, wenn es jetzt wirklich ernst ist, das kapiert ihr wahrscheinlich auch innerhalb von Sekunden, oder? Das hörst du, also wenn du eine Zeit lang in dem Job arbeitest, hörst du das recht schnell innerhalb der ersten 15 Sekunden raus. Dann weißt du genau, hier, ich sag mal auf gut Deutsch, die Kacke am Dampfen, das hörst du raus. Also das ist einfach so, das ist so ein Erfahrungswert. Im Rettungsdienst sagt man immer draußen, wenn ein großer Verkehrsunfall ist, die Leute, die noch schreien, denen geht's gut. Das hört sich ganz hart an, aber die Leute, die ruhig sind, denen geht es in der Regel richtig schlecht. Und das Gleiche hast du am Telefon. Also Leute, die dann wirklich aufgeregt anrufen und oh Gott, alles schlimm, alles Hilfe, Hilfe, da weißt du, denen geht's noch gut. Ja, gut, da werdet ihr eure Kriterien schon haben, aber erschreckend finde ich, was du gerade gesagt hast, dass manche schon gewisse Codewörter kennen, um euch anzulocken. Ja. Das ist ja unglaublich. Ich meine, das Internet macht es möglich. Es ist also wirklich so, dass Leute entsprechende Triggerworte kennen und diese auch nennen, und dann bleibt dir natürlich auch gar keine andere Wahl, weil wenn du da nichts hinschickst, machst du dich natürlich rechtlich unheimlich angreifbar. Ja, ja, natürlich, ja, ja. So, ein weiteres großes Thema, habe ich den Eindruck, ein immer größer werdendes Thema ist, dass Rettungskräfte, die Polizei oder auch Rettungskräfte von Passanten beschimpft oder behindert werden. Wie sind da deine Erfahrungen? Also meine Erfahrungen auf der Straße, ja, das ist mir auch schon passiert. Am Telefon hast du es sehr, sehr häufig, dass da einer wirklich anruft und sagt, hör mal, du bist ein dummes Arschloch, du hast mir keins geschickt. Ich muss das jetzt leider so krass sagen, das ist auch wirklich so. Okay, das kann man natürlich noch wegstecken, aber wenn es um was geht auf der an einer Unfallstelle und man wird da beschimpft und behindert. Da musst du professionell weiterarbeiten. Also ich sag immer, ich habe eine rote Jacke an, ich bin nicht dafür da, dass man mich haut. Ne? Weil in der Regel wollen wir helfen. Was machst du, wenn dich irgendjemand aus unerfindlichen, dämlichen Gründen schlägt und somit behindert? Das ist eine schwere Frage. Also ich war schon in der Situation und dann hat man sich halt auch mal gewehrt. Kann ich aber auch verstehen, auch wenn man das jetzt wahrscheinlich gar nicht so sagen darf, aber wenn es da um Spitz auf Knopf steht und irgendwelche Idioten spielen sich da auf, dass man dann auch mal... Genau, also du hast es schwierig. Also natürlich bist du im Rettungsdienst auch immer auf Deeskalation aus. Und wenn dein Gegenüber, ich sag mal, 5 Promille hat, dann sind die Bewegungen und Schläge eh nicht mehr so gezielt und koordiniert. Dann kriegst du das dann auch relativ gut gehandelt. Mhm. Aber es gibt ohne weiteres Leute, die sind im vollsten Besitz ihrer geistigen Kräfte. Mhm. Und ich weiß nicht, dem brennt einfach dann irgendwann eine Sicherung durch. Ich kann es nicht sagen. Und die sind jetzt auch gleich hochaggressiv. Und wenn du dann natürlich in einer 10 Quadratmeter oder 15 Quadratmeter Wohnung bist und die Tür ist zu und du stehst da, dann hast du nicht viele Möglichkeiten. Mhm. Das ist einfach so. Du hast jetzt auch schon eine ganze Weile Erfahrung. Hast du den Eindruck, dass das auch schlimmer wird, diese Aggressivität vor Ort? Ja, die Aggressivität nimmt zu. Also im ländlichen Bereich wohl eher noch nicht so, aber im städtischen Bereich hast du es. Ich finde das alles so erschreckend und bin ganz ratlos, was dagegen zu tun ist. Das ist ja eine politische Frage, aber was kann man da machen? Das ist ja... Es ist einfach so, ich finde da die Australier zum Beispiel sehr, sehr gut. Bei denen gibt es ein Gesetz, und da gehst du bis zu 5 Jahre in den Knast, wenn du Hilfskräfte angreifst. Ah, sehr gut, sehr gut. Und sehr gut. Hier in Deutschland. Wir haben ja in sehr Deutschland gut. einfach... Also politische Frage, das könnte man politisch lösen. Ja. Genau, es wäre lösbar. Also es kann ja nicht sein, dass hier Hilfskräfte angegriffen werden oder auch in die Notaufnahmen. Also es ist keine Seltenheit, dass einzelne Zimmer in den Notaufnahmen verwüstet werden von irgendwelchen Leuten, die ich sag mal, einfach besoffen sind oder auf irgendeiner Droge sind. Das ist halt keine Seltenheit. Und das Ganze spiegelt sich auch im Telefon wider. Die Leute sind teilweise hochaggressiv. Vor allen Dingen gerade, wenn es also ganz, ganz typisch sind zum Beispiel Eltern, wenn es um ihr Kind geht. Den kommst du auch gar nicht bei. Das ist ganz schwierig, den Leuten zu sagen. Das ist viel schlimmer geworden als früher, habe ich den Eindruck. Dann ist es natürlich auch immer wieder so, wenn Leute anrufen, ja, mein Kind hat Fieber 37,5. Fieber, okay, packen Sie es ein, fahren Sie ins Kinderkrankenhaus. Das ist jetzt definitiv nicht für den Rettungsdienst. Kommt dann schon mal schon eine gute Schimpfkanonade. Das ist also schon auch mittlerweile üblich. Klar, was ich irgendwo auch verstehen kann. Die Eltern sind natürlich auch immer sehr besorgt, aber das spiegelt eine gewisse Hilflosigkeit in der Gesellschaft. Das ist, eine Hysterie spiegelt das auch wieder. Es ist schwierig. Also dieses ganze Phänomen, auch dieser Hilfeleistungen, die es da wohl nicht mehr gibt, wie jetzt zum Beispiel in Essen der ältere Mann in der Bankfiliale. Das ist ein Gesellschaftsproblem. Ja, das ich sehe das als Gesellschaftsproblem, die Leute wollen nicht mehr oder sind uns einfach völlig egal. Egal. Ja. Und das merkst du auch draußen. Unsere Zeit läuft gerade weg, sehe ich gerade. Ja, ja. Aber auch an dich, Dankeschön, dass du angerufen hast und von deiner Warte aus erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. In der Tat, was Falco gerade angesprochen hat, das habt ihr sicher auch mitbekommen vor ein paar Tagen oder vorige Woche, den Fall, dass ein alter Mann, ein 82-jähriger alter Mann, in einer Bankfiliale vor einem Geldautomaten liegt, auf der Erde liegt, hat einen Schlaganfall oder irgendetwas und vier Leute steigen über den drüber und niemand kümmert sich um den. Und erst der fünfte hat er mal endlich einen Rettungswagen angerufen und der alte Mann ist verstorben. Hätte vielleicht die erste Person direkt etwas unternommen, könnte der Mann unter Umständen noch leben. Hier ist Ann-Christine. Ann-Christine ist 21. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Liebe Ann-Christine, arbeitest du auch im Blaulichtmilieu? Ja, ich bin ehrenamtlich tätig bei der Freiwilligen Feuerwehr im Ort. Ehrenamtlich, das ist sehr gut. Genau. Wie lange schon? Seit meinem 17. Lebensjahr, nach der ersten Ausbildung, beziehungsweise nach der Jugendfeuerwehr, habe ich mich entschlossen, dabei zu bleiben, aktiv. Warum? Ja. Unter anderem, weil mein Papa bei uns Chef ist in der Feuerwehr. Also, und Familientradition. Genau. Das hat mich so geprägt, dass ich gern dabei bleiben wollte. Also Freiwillige Feuerwehr kenne ich nur noch früher aus meiner Stadt, wo ich geboren wurde, aus Gummersbach. Da gab es das. Ich glaube, hier in Köln ist das alles, in den großen Städten ist das Berufsfeuerwehr. Genau, ja. Meistens, ja. Da gab es dann gar nicht so oft Einsätze bei den Leuten. Wie ist das bei dir? Also es hält sich zum Glück in Grenzen, muss man ja sagen. Ich meine, jeder Einsatz, der wegfällt, ist was Gutes, dass es keinem irgendwas schlecht geht. Aber jetzt sind wir mittlerweile bei 55 mit Schutzdiensten, was ich, wenn Hochzeiten sind, dass wir dann Aufsicht müssen. Aber du machst ausschließlich Feuerwehr und keinen Rettungsdienst? Nein, also ich bin hauptberuflich bin ich Arzthelferin und meine Schwester ist beim Rettungsdienst. Und bei ihr bin ich mal mitgefahren am Wochenende, so als Praktika quasi. Und habe da auch ein bisschen reinschnuppern können, habe aber leider durch einen Einsatz erlebt, dass es halt leider nichts für mich ist, weil ich leider zu emotional bin. Was war das für ein Einsatz? Habe ich für mich festgestellt. Das war ein 14-jähriger Junge, der sich das Leben nehmen wollte. Und dann habe ich dann für mich selber dann Schlussstrich gezogen beim Rettungsdienstfahren, weil ich halt gemerkt habe, dass es einfach nichts für mich ist. Du kannst aber bei Feuereinsätzen auch in sehr emotionale Situationen kommen. Was war denn das Schwierigste, was du bisher erlebt hast oder das Bewegendste? Ja, also für mich das in Anführungszeichen Schlimmste war eigentlich mein erster Toter. Das war auch ein Suizid von einem älteren Mann, der sich vor den Zug geworfen hat. Also das war schwierig, also das war halt auch mein erster Einsatz. Das hast du gesehen, wie das aussah? Genau. Stell ich mir also, sehr schwer vor. Bei uns in Führungskräften sagen halt, dass die Neueren, die in Anführungszeichen der Aktiven sind, erstmal sowas nicht sehen, dass erstmal die Älteren mit mehr Erfahrung sowas sehen, weil sie halt wissen, dass gerade diese Personen oder diese Leichnamen halt nicht mehr ganz so gut aussehen. Und ich habe mal für mich selber beschlossen, dass ich mir das gerne angucken wollen würde, weil ich möchte auch länger in der aktiven Feuerwehr sein und damit werde ich irgendwann konfrontiert werden, auf jeden Aber Fall. Aber Ann-Christine, das wundert mich jetzt, dass du, dass das ein Feuerwehreinsatz ist. Warum kein Rettungseinsatz? Gut, Rettungseinsatz ist es ja sowohl auch. Der Rettungsdienst war auch vor Ort, Kriminalpolizei auch. Und da es auf einer Gleise war, mussten wir natürlich auch kommen und eventuelle Personenschäden aufnehmen, wie eventuelle Gliedmaßen, so schlimm es sich jetzt anhört, suchen. Das müsst ihr von der Feuerwehr machen? Genau, wir helfen da dem Bestatter und dem Rettungsdienst und der Polizei, unterstützen ein bisschen und leuchten halt auch die Örtlichkeiten aus, dass die halt gute Sicht haben. Und du in diesem besagten Fall hast auch Gliedmaßen aufgesammelt? Nein, das war zum Glück nicht nötig. War ich auch sehr froh drum, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir gerade, sind wir sehr in einen sehr extremen Fall gekommen. Vielleicht zum Schluss noch, was dir Freude daran macht? Auf jeden Fall die Kameradschaft und wenn man halt auch bei Verkehrsunfällen sieht, dass man Menschen helfen konnte, dass man schnell vor Ort war und diese gute Zusammenarbeit mit den Kameraden einfach so funktioniert hat, dass es einfach einen reibungslosen Ablauf gab, dass man schnell vor Ort war und auch Menschen helfen konnte. Ja, ich meine, ihr habt ja immer ein bisschen was zurück. Ja, bei allem Leid, das ihr seht, habt ihr natürlich auch irre Erfolgserlebnisse. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt Menschenleben retten, die und Menschen aus schlimmsten Situationen herausholen, die euch vielleicht ein Leben lang dann dankbar sind auch dafür. Genau. Ja. Genau. Liebe Ann-Christine, war ein bisschen kurz, aber dennoch hat es mich gefreut, dass du angerufen hast und dass wir gesprochen danke. Haben. Ja, gerne. Dürfte ich noch zwei Autogramme haben? Sehr gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Leg bitte super. Auf. Ja, ciao, Dank. Tschüss Ann-Christine, ciao. So ihr Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung Blaulicht in der Technik Tim Dohnke. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen in der freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bye bye und tschüss.